Mahlweiber, das klingt ziemlich drastisch, eher abwertend. So war es um 1900 herum auch gemeint, obwohl oder gerade weil damals Künstlerkolonien und Mahlklassen für Damen wie Pilze aus dem Boden schossen. Liane von Billerbeck hat ein Bilderbuch mitgebracht, das sich mit jenen unerschrockenen Künstlerinnen um 1900 befasst. Mahlweiber ist es überschrieben, unerschrockene Künstlerinnen um 1900. Waren die Frauen unerschrocken, weil sie sich überhaupt in männliches Gebiet vorgewagt haben oder auch unerschrocken im Sinne einer anderen Kunstauffassung? Beides, denn es fanden ja in dieser Zeit gesellschaftliche Veränderungen statt, gewaltige Veränderungen, und Frauen hatten sozusagen einen doppelten Kampf auszufechten. Sie mussten um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen und auch um ihren Platz in der Kunstszene, die ja sehr akademisch geprägt war. Und diese akademischen Kunstakademien, die also so ganz klassisch unterrichteten, man malte nach antiken und nach Gipsmodellen, die waren natürlich auf Männer ausgerichtet, und Frauen konnten dort nicht lernen, wenn sie Malerinnen werden wollten. Sie mussten auf private Malklassen ausweichen. Ausnahmen gab es in Paris, da gab es auch Frauenmalklassen an der Kunstschule. Aber in Berlin passierte das beispielsweise erst sehr viel später, 1919, nach der Novemberrevolution. Allerdings auch nicht so richtig aus Überzeugung, sondern eher dem Zeitgeist geschuldet. Und sie mussten sich natürlich auch gegen die Männer und gegen ihre Künstlerkollegen durchsetzen. Und wenn man sich die Bilder anguckt, beispielsweise von der ja heute sehr bekannten Paula Modersohn-Becker, dann sind die eben zum Teil viel radikaler, viel stärker in dem Bruch mit der Vergangenheit, mit dieser akademischen Malerei. Und der Begriff Mahlweiber, woher kommt der? Na, diesen Ausdruck haben die beiden Buchautorinnen Anke Manigold und Katja Behling bei einem Münchner Journalisten geklaut. Fritz von Ostini hieß der. Der hat in einem Artikel das Münchner Mahlweibchen beschrieben, und unter dieses Wort hat er so ziemlich alles gefasst, was dem Zeitgenossen, also dem Mann, an weiblichen Wesen begegnete, die unter künstlerischem Vorwand im schönen München sich auslebten und in Lebensführung und Exterieur, wie er schrieb, also im Habitus, vom gutbürgerlichen Frauen Typus abwichen. Das soll heißen, Mann mit einem und mit zwei N glaubte also, Frauen seien im Bereich der Malerei eine zeitweise Erscheinung, die bald wieder verschwindet, wenn sich diese seltsamen Dilettantinnen einen Ehemann geangelt hätten. War natürlich ein Irrtum. Genau, denn die Künstlerinnen, die sich bis dahin nur an privaten Malschulen hatten ausbilden lassen, die wollten natürlich mehr. Viele von ihnen sind Anfang des 19. Jahrhunderts nach Paris gegangen. Das war ja die Stadt der Sehnsucht, die Stadt mit der größten Sogwirkung. Und da gab es eine junge Frau, Marie Baschkirjew, und die galt als Symbolfigur. Mir war der Name bisher nicht bekannt, muss ich zugeben. Die ist mit Mitte 20 an Tuberkulose gestorben und hatte damals aber schon 200 Bilder geschaffen. Und sie hat ein Tagebuch geschrieben. Das wurde 1891 auch auf Deutsch gedruckt. Und Paula Modersohn, die ich ja schon erwähnt hatte, die hat das gelesen und geschrieben: Wenn ich erst etwas könnte, so ist es eine schmähliche Existenz. Da spürt man schon die Zweifel, diesen inneren Kampf ums Künstlerin-Dasein, von dem Paula Modersohn-Becker wusste, dass es eben kein Spaziergang werden würde. Der Kampf ums Künstlerinnenleben, der musste viele Malerinnen ja nicht nur gegen die Gesellschaft kämpfen, auch gegen die akademische Kunstwelt und natürlich gegen ihre eigenen Männer. Sind das denn häufig Frauen aus künstlerischen Paarbeziehungen, die in diesem Buch vorgestellt werden? Es kommt eine ganze Menge davon vor in diesem Buch. Die Paula Modersohn-Becker, habe ich ja schon erwähnt, die ihren Mann Otto Modersohn eigentlich ja schon verlassen hatte, indem sie zum wiederholten Mal nach Paris ging, ihrem Sehnsuchtsort, den sie genauso brauchte wie Worpswede, diese berühmteste deutsche Künstlerkolonie. Und wir wissen, Otto Modersohn fuhr damals nach Paris, um sie zurückzuholen. Sie kam zurück, ließ sich überreden, wurde schwanger und starb dann kurz nach der Entbindung. Wir haben in dem Buch Charlotte Behren-Korinth, die Frau von Lovis Korinth, auch ein Mahlweib, eine Schülerin von Korinth. Ja, keine ganz untypische Situation, sie 22 Jahre jünger als er. Aber sie kam aus einer großbürgerlichen jüdischen Berliner Familie und hat sich ihren Platz neben ihrem Mann erkämpft, obwohl sie seine Frau, obwohl sie die Mutter seiner Kinder war. Und seit sie ihre Bilder 1906 in der Berliner Sezession ausgestellt hatte, da hatte sie auch Erfolg. Sie hat sehr schöne Porträts gemalt von Fritzi Massari und ihrem Mann Max Pallenberg. Und es gibt ein sehr beeindruckendes Bild von ihr in diesem Band »Schwere Stunde« von 1908. Da zeigt sie eine Gebärende, fast nackt und mit blutroten Brustwarzen. Man kann sich denken, dass dieses Bild auf Ablehnung stieß, aber auch auf große Begeisterung, beispielsweise von Else Lasker-Schüler, die ja in diesem Band auch auftaucht, in einem Kapitel, das nirgends zu Hause heißt. Das ist ja nicht das erste Buch zu diesem Thema malende Frauen, Künstlerinnen um 1900. Haben Sie auch die eine oder andere vermisst? Ja, mir haben ganz konkret zwei Namen gefehlt, nämlich einmal der Name von Charlotte Salomon, diese jüdische Malerin, die ja auch nur ganz kurz gelebt hat. Sie ist im KZ ermordet worden und ihre Bildfolge Leben oder Theater, die vor ein paar Jahren im Berliner Jüdischen Museum zu sehen war, die war so grandios und für mich so gewaltig, dass die eigentlich in diesem Buch hätte auftauchen müssen. Und mir fehlte auch Minna Tube, die erste Frau von Max Beckmann, von der ja nur wenige Bilder erhalten geblieben sind. Das ist sehr schade, aber immerhin, das Buch ist eine Einladung, sich mal wieder an die weibliche Seite der Kunstgeschichte um 1900 zu erinnern, denn die Malweiber müssen sich auf keinen Fall hinter ihren männlichen Kollegen verstecken, im Gegenteil. Malweiber, unerschrockene Künstlerinnen um 1900. So heißt das Bilderbuch von Katja Behling und Anke Manigold. Erschienen ist es im Elisabeth Sandmann Verlag. 152 Seiten für 25,50 €. Liane von Billerbeck hat uns die Malweiber vorgestellt und ihre Rezension zum Nachlesen und Nachhören auf unsere Internetseite gestellt unter www.deradio.de.